Gute. Ach, das ist eine gute Frage, weil es kann im Endeffekt ja sogar auch beides sein. Ne? Also erstmal vielen Dank übrigens mit der Power des Doppelflow hier gesegnet, dieser Eintracht-Podcast. Also wenn das mal nichts ist, auf jeden Fall vielen Dank für die Spenden. Da freuen wir uns tatsächlich, das kleine kostenlose Produkt, welches wir hier zur Verfügung stellen, dass das so unterstützt wird. Aber ein bisschen Unterstützung hat die Eintracht ja auch in Form der Fans bekommen, die wieder zahlreich in Dortmund dabei waren. Und ich muss sagen, ich finde, es ist auf jeden Fall kein Beinbruch gewesen, die Vorstellung in Dortmund. Ich habe beispielsweise eine Eintracht gesehen, die ehrlich gesagt in der ersten Halbzeit besser war. Habe auch eine sehr passive Dortmunder Mannschaft gesehen. Ich glaube, die Lobeshymnen, die über Dortmund hinuntergingen nach dem Spiel, die habe ich nur zum Teil verstanden. Ich fand, dass die Eintracht durchaus ein ganz gutes Spiel gemacht hat. Ich sehe da jetzt keine Dramatik drin, worin so ein bisschen eine Dramatik ja vielleicht herbeizu reden sein könnte, ist natürlich, dass wir es nicht geschafft haben, ein Tor zu machen. Ich fand aber jetzt natürlich, erinnern wir uns an Chaibi, diese sehr gute Szene, da hat es dann halt im Abschluss gefehlt. Was mir so ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, ist so ein bisschen der fehlende Druck, der aus dem Mittelfeld bei der Eintracht kam. Aber wenn ich mir angucke, klar, wir haben 2 Gegentore bekommen, auch ärgerlich direkt, nachdem wir so eine gute Chance hatten, ist ja dann das 1-0 passiert. Aber an sich muss ich sagen, dass wir in der Defensive gut gestanden haben. Da sehe ich viele positive Signale und auch in der Offensive, ja, das hat dann mal nicht funktioniert. Da bin ich aber bei Chai, bin ich gar nicht sauer. Das Mittelfeld ist das Einzige, wo ich mir noch mehr Druck erhoffe. Aber ein Drama ist es definitiv nicht. Ich ärgere mich trotzdem ein wenig, weil ich schon denke, dass Dortmund an diesem Tag zumindest mit einem Punkt, mit einer Punkteteilung nicht so schlecht bedient worden wäre, gewesen wäre. Ja, und ich glaube, ja, da ist da noch ein bisschen Luft. Wir müssen sehen, natürlich, wir hatten einen guten ersten Auftritt im DFB-Pokal. Da sehen wir aber auch jetzt, was es natürlich wert war. Ja, ich muss sagen, die Braunschweiger Eintracht ist jetzt am Wochenende wieder kräftig unter die Räder gekommen. Also da sehen wir, das ist natürlich auch ein desolates Team aktuell. Und wenn wir bei der Eintracht dann unterwegs sind, dann sehen wir, naja, also die Vorwärtsbewegung, das ist schon in Ordnung, aber so die letzten Pässe, die kamen zu wenig. Na klar, so ein Spiel ändert sich auch, macht Shaibi das Ding, dann reden wir wahrscheinlich wieder ganz anders. Aber trotzdem, da muss noch ein bisschen mehr passieren. Aber das Gerüst ist für mein Dafürhalten nicht so wackelig, wie ich das bei anderen Saisonstarts schon gesehen habe. Und das muss man auch mal am Ende so festhalten. Ja, klar. Also ich meine, was jetzt schon sehr, sehr gut war, war die Tatsache, du hast es eben schon genannt, dass wir auf rechts jemanden hatten, der schon stabil ist auf Verteidigerposition. Theat hat für mein Dafürhalten auch ein gutes Spiel gemacht. Wir haben insgesamt gesehen, dass die Eintracht durchaus im Pressing am Start war und auch immer versucht hat, in den Balleroberungen unterwegs zu sein. Also da war für mich viel Gutes dabei. Und jetzt müssen wir sehen, dass das nächste Spiel, und da werden wir ja gleich drauf zu sprechen kommen, auf jeden Fall siegreich gestaltet wird, weil das ist das erste Heimspiel, übrigens auch gegen den Gegner, der auch gerade relativ viele Sorgen hat, auch wenn sie 3 Punkte geholt haben. Aber die 3 Punkte, wie sie geholt haben, war auch nicht so ultimativ überzeugend gegen Holstein Kiel. Wir werden gleich mal über Hoffenheim sprechen, aber ich denke, da muss dann aber natürlich auch was drin sein. Aber die Eintracht sollte jetzt nicht frustriert sein, dass sie jetzt in Dortmund keine Punkte mitgenommen hat. Eher als Anstoß das nehmen, dass es jetzt besser läuft. Aber wenn wir überlegen, wir haben heute Mittwoch, bis ihr das hört, ist jetzt langsam schon Donnerstag und dann haben wir ganz andere Situationen vor dem Tisch, auf dem Tisch, denn vor der Tür, auf dem Tisch, wie auch immer, welches Möbelstück ihr benutzen wollt, dann ganz klar ist, wir haben jetzt die Transferphase, die sich dem Ende zuneigt und Europa is calling, am Freitag wird ausgelost, gegen wen die Eintracht in der Europa League spielt und das ist alles sehr, sehr spektakulär. Glaube ich auch. Glaube ich auch. Also, sorry, hab mich so spät entmutet, aber ich bin da ja vollkommen bei dir. Theater ist super. Wir haben in vielerlei Hinsicht tatsächlich gute Situationen. Selbst wenn Theater immer noch mal mit einem Kunku zu kämpfen hat, dann ist das auch kein Drama. Und dahinter haben wir Nathaniel Brown. Nene ist auch ein geiler Typ. Also, natürlich ist er noch viel zu jung, um jetzt dauerhaft auf der Verteidigerposition, auf der linken Verteidigerposition unterwegs zu sein. Aber das kann alles funktionieren. Ich mache mir jetzt gerade wieder noch mehr Sorgen, weil Højlund ausgefallen ist, dann im defensiven Mittelfeld. Der wäre ja mittlerweile sogar wahrscheinlich schon eine Option gewesen. Højlund leider mit Mittelfußbruch jetzt aus und für längere Zeit. Mittelfußbruch dauert auch immer eine Weile. Das finde ich sehr, sehr schade. Da müssen wir gleich nochmal über potenzielle Transfers sprechen. Aber ja, also was du sagst, da wurden Neuerwerbungen gezogen und die funktionieren für mein Dafürhalten auf jeden Fall ganz gut. Und ich bin sehr, sehr sicher, dass auch die nordische Verteidigergewalt, dass der sich in unsere Herzen spielt. Da bin ich sehr überzeugt, dass wir da auf der rechten Verteidigerposition auf jeden Fall jemanden haben, der, glaube ich, auch gut ankommt dauerhaft. Also insofern, da sind viele gute Momente und das lasse ich mir jetzt auch nicht zerreden. Ha! Es ist so ein bisschen der Mike Franz, der Fußball spielen kann. Und das ist total geil. Also jeder, mit dem ich spreche, der ist irgendwie euphorisiert. Der sagt, ach geil, also dieser Eriksen, der macht mir einen Haufen Spaß. Und das geht uns allen, glaube ich, so. Denn du merkst, der fightet, der grätscht überall rein, der ist präsent. Der kann auch mit dieser Körperenergie, die er hat, auch andere Leute anstecken. Du hast eben gesagt, Theater hat in meinen Augen ein gutes Spiel gemacht. Die gesamte Verteidigung war gut drauf. Auch ein Tuta, der viel gescholten wird, auch hier schon angefragt wird, zu Recht auch mal ein paar schlechtere Spiele gemacht hat in der letzten Saison. Deswegen muss man das auch mal ansprechen. Der hat aber gegen Dortmund auch ein ganz gutes Spiel gemacht. Worüber wir sprechen müssen und jetzt auch überleiten tatsächlich schon zu der Transfersituation ist natürlich das Mittelfeld, weil gerade das zentrale oder defensive Mittelfeld mit Skiri und jetzt fällt auch noch Højlund aus, das wird dann vielleicht ein bisschen problematischer. Naja, also Højlund gekommen als zentraler und defensiver Mittelfeldspieler, natürlich nicht für die erste Mannschaft, das wäre klar. Also nicht so für die erste Elf zumindest, ne? Aber als Einwechselspieler war er schon ein bisschen eingeplant und ehrlich gesagt, das, was ich zuletzt gehört habe, da war der Junge ziemlich nah dran an der Mannschaft und wäre sogar gegen Hoffenheim durchaus, weil er offenbar im Training eine große Bissigkeit besitzt, sehr, sehr nah dran an der ersten Elf. Und dann stellt sich natürlich schon die Frage, zum einen ultimativ ärgerlich für ihn. Der ist 19 Jahre, Mittelfußbruch dauert Minimum ein halbes Jahr, das fuckt total ab. Der Junge ist eigentlich ein wilder Dachs, der hat eigentlich Bock gerade zu spielen, der hat sich so gut rangekämpft, hätte ja keiner mit erwartet, dass der jetzt irgendwie schon irgendwie eine Rolle spielt. Dementsprechend scheiße ärgerlich. Tut mir auch richtig leid für Oscar. Ich drück die Daumen, dass es bald wieder gut geht. Aber für mich erwächst da schon eine Situation einer, wie soll ich sagen, offenen Flanke. Denn am Ende ist es leider schon so, dass die Eintracht gerade genau in dem Bereich so ein paar Defizite hat. Normalerweise muss man sagen, vielleicht sind wir alle bei Elias Skiri auch ein wenig zu negativ. Denn wenn wir sein Spiel angucken, wenn wir gucken, wie er Fußball spielt, dann kommen dann durchaus gute Pässe in die Seiten, aber auch selbst nach vorne. Da ist durchaus was da. Aber natürlich eine gewisse Lethargie und eine gewisse fehlende letzte Zielrichtung macht sich bei ihm irgendwie dann doch breit, sodass man irgendwie einen negativen Eindruck gewinnen mag. Und ich glaube, er hat zuletzt auch keine optimalen Spiele gemacht, auch wenn man kollektiv Dinge zu negativ sieht. Das heißt, so richtig in Topform ist er nicht. Ich meine, es war eh klar, hätten wir Pascal Groß bekommen, hätten wir den hatten wir gewollt, dann wäre da ja sowieso ein neuer Zweikampf gewesen. Jetzt mit dem zusätzlichen Ausfall von Oskar Højlund ist es natürlich für Oskar schwierig. Insofern, wenn ich jetzt sage, ja, da soll jetzt jemand kommen, weil das heißt, dass er da noch mehr kämpfen muss. Aber wir haben natürlich noch eine Situation, auch wenn er eher rechtes Mittelfeld spielt, Ebimbe hat es aber auch schon in der Zentrale gemacht, ist ja auch jemand, der potenziell ein Wechselkandidat ist. Das heißt, wenn mit dem Ausfall von Højlund und zusätzlich der Situation, dass Ebimbe wahrscheinlich oder womöglich noch den Verein verlässt, wäre ich tatsächlich schon dafür, da nochmal aktiv zu werden. Aber in der Kürze der Zeit ist es natürlich, und da muss ich auch so ein bisschen den Herr Krösche in Schutz nehmen, undankbar. Weil jetzt noch jemanden zu bekommen, der irgendwie in den Kader passt und nicht unfassbar teuer ist, das wird schwierig. Aber um deine Frage nach langen Worten kurz zu beantworten, ich sehe, dass wir da noch jemanden brauchen, ja. Ja, es ist auch ärgerlich, weil am Ende, ich konnte das ja auch alles nachvollziehen, dass wir jetzt gesagt haben, wir wollten Groß und bekommen wir den nicht, dann machen wir es halt nicht. Und das ist auch in Ordnung. Da kann ja auch ehrlich gesagt niemand wirklich sauer sein, weil das war die große Option, die ist nicht gezogen worden und dann entwickelt sich jemand besser als gedacht mit Højlund, dass du halt sagst, ah ja gut, dann probieren wir es doch so. Fakt ist, Tuta wird diese Position in meinen Augen nicht sinnhaft bekleiden können. Dann musst du halt jetzt doch irgendwie aktiv werden. Hier stellt sich ja die Frage, was machst du noch? Es gibt ein paar Leute, ich habe jetzt bei einem sehr netten Kollegen mal nachgelesen, der hat so eine kleine Kaderanalyse gemacht. Grüße an dieser Stelle, der nennt sich Maddox, wir sind ein bisschen im Austausch, ein super Kerl. Und der hat beispielsweise ein paar Leute noch als Backup in Verbindung, was heißt noch nicht mal in Verbindung gebracht, aber hat sie genannt, die ich beispielsweise, da kannte ich den einen, kannte ich den anderen, kannte ich nicht, Salvatore Esposito kannte ich gar nicht, aber den Mirko Topic, der ist mir durchaus schon mal untergekommen, war auch schon mal Nationalspieler in Serbien, beziehungsweise hat ein Länderspiel gemacht, spielt aktuell eigentlich in Portugal und wäre eventuell wahrscheinlich vielleicht wirklich jemanden, den man für relativ wenig Geld bekommen könnte. Das sind aber alles nur Ideen, aber das würde wohl, wenn ich Maddox da richtig verstehe, jemand sein, der zumindest in das Profil passen würde und ein guter Backup wäre. Vielleicht reicht es auch nur für diese Backup-Lösung. Würde ich aber gar nicht verkehrt finden, dass man da noch irgendwie aktiv wird, wenn es der Geldbeutel lässt es zu, wenn es aber die Kontakte zulassen. Und da Muss man abwarten. Wir wissen natürlich auch, die Eintracht war vor längerer Zeit mal an Grischa Prömel dran. Prömel eher so zentrales Mittelfeld. Da hat sich aber, haben sich gewisse Dinge nicht erhärtet. Wie gesagt, der kann auch defensives Mittelfeld. Ehemaliger Nationalspieler, spielt ja aktuell beim kommenden Gegner Hoffenheim. Wäre vielleicht ursprünglich auch keine so schlechte Idee gewesen. Alles andere, was ich höre, was ich so im Internet lese, da werden Leute in Verbindung gebracht, die beim FC Valencia spielen, Pepelu beispielsweise. Ich glaube, das ist alles gar nicht realistisch. Und da muss man die Kirche im Dorf lassen. Da wird ja jetzt niemand kommen, wo die Eintracht noch 20 Millionen für zahlt. Gehe ich mal von aus, das sage ich jetzt, liebe Leute, ihr wisst, Freitagabend 19:30 bis 20:30 wahrscheinlich Redline Day live auf YouTube, Fußball 2000, dann werden wir ganz genau wissen, ob die Eintracht dann noch jemanden verpflichtet. Ich würde mir erhoffen, dass man zumindest nochmal ein Backup holt, um die Situation hinten ein wenig zu entlasten. Ich sag mal so, wenn Ebimbe bleibt, dann muss der da nochmal reinspringen. Und da ist ganz, ganz wichtig, Groß wäre ja nicht nur als Spieler relevant gewesen, sondern auch als Führungsfigur, als jemand, der einen Sebastian Rode hätte ersetzen können. Es geht nicht nur um die Qualität, sondern es geht auch um die Außenwirkung, die Wirkung innerhalb des Teams und so weiter und so fort. Und das ist natürlich der Unterschied, weil du bekommst natürlich jetzt Spieler, die Potenzial haben, die Riesentalent haben, die viel Geld kosten, aber die sind nicht diese Charakterspieler. Die müssen potenziell erst dazu werden. Und dementsprechend können wir uns abschminken und ist auch völlig in Ordnung, weil dann versuchen wir lieber aus dem eigenen Kader heraus für Lösungen und Optionen zu sorgen. Und gerade wenn halt jetzt der Bimbe nicht geht, dann müssen wir damit arbeiten. Dann muss er vielleicht auch einen sauren Apfel beißen. Es ist anscheinend so, dass Neapel da Interesse an ihm hat. Aber so richtig konkret bis auf die letzten paar Prozent scheint es ja nicht zu sein. Also mal gucken. Er wird gerade angeboten, andere Spieler werden auch angeboten. Aber wenn es da nicht dazu kommt, dann lieber aus dem eigenen Kader. Weil die Sache ist, dass wir charakterlich als Leader-Typen niemanden mehr bekommen. Und das ist dann so. Und dann brauche ich auch keine 20 Millionen für die Defensive investieren, beziehungsweise für das defensive Mittelfeld. Da sind wir eventuell noch ein bisschen flexibler, auch wenn ich es mir natürlich gewünscht hätte. Aber dann muss es so laufen. Problematischer wird es allerdings, wenn über kurz oder knapp noch in Omar Marmoush geht. Weil dann tut sich eine zusätzliche Lücke auf, lieber René. Und da gibt's ja auch das ein oder andere Gerücht. Das Pendel würde auf Abgang stehen, wenn es genügend Angebote gäbe. Das ist halt genau der Punkt, aber ich glaube, die gibt's nicht. Ich glaube, seine Leistung war in der letzten Zeit zu wechselhaft, das hat dann im Endeffekt zu wenig ernsthafte Interessenten an Land gezogen und dann stehst du da und sagst, okay, würd's gern wechseln, aber im Endeffekt gibt's niemanden, der um die Ecke kommt und sagt, er bietet genügend Geld, weil die Eintracht braucht das jetzt auch nicht über das Bein brechen. Und wenn sie es nicht über das Bein brechen müssen, dementsprechend glaube ich nicht an Wechsel. Auch wenn Neapel Interesse zeigt, aber den ganz großen Zwang haben die nicht, haben auch jetzt nicht so die allerbesten Erfahrungen in der letzten Zeit auch mit dem einen oder anderen Wechsel gemacht. Also ich glaube eher no. Gute Frage. Also es kommt drauf an. Also ich glaube schon, dass er so Stinkstiefelpotenzial hat. Und ja, diese Instagram-Sache, whatever, I don't care. Also kann aber natürlich so ein Indikator sein, muss man drauf achten. Und wenn er Stinkstiefel ist, ja gut, dann gibt's halt für ihn eine Trainingsgruppe 2, was soll man machen, ne? Aber ich meine, damit macht er nur seinen Status kaputt. Er ist von der Eintracht gekauft worden, er will aber eigentlich noch zu einem besseren Verein relativ schnell wechseln. Also dann wird's auch ihm gut tun, möglichst Saisonleistung abzuliefern und dann halt zu gehen, nachdem er ja gut performt hat. Also ich glaube, es ist kontraproduktiv, das hilft auch nicht. Und es ist auch nicht so, dass man sagt, er hat noch ein halbes Jahr Vertrag und dann ist er weg. Das ist, dafür ist es zu lang. Ja, das ist es halt. Das ist es doch. Und das ist auch gar nicht, das, also ich meine, jeder Sportler muss dann im Endeffekt auch so arbeiten für sich, dass es auch sinnvoll ist. Und im Endeffekt, du gewinnst doch nichts dadurch. Wenn du jetzt einen auf Mackie machst, ne, und jetzt hier irgendwie, ja, was wollt ihr? Ist doch alles scheiße. Der muss einfach spielen und muss sehen, dass er auf möglichst viele Spiele kommt, die möglichst erfolgreich gestaltet und dann sagen kann, Leute, ich habe alles gegeben, will aber jetzt weg und jetzt versperrt ihr mir nicht den Weg. Und das wird dann auch niemand machen. Ich glaube, es ist einfach besser. Auf jeden Fall. Gehe ich ganz fest auch davon aus. Wie gesagt, ich würde mir jetzt immer noch wünschen, dass ein Dina Ebimbe, der ein Riesenpotenzial hat, einfach Bock hat zu bleiben und dann abzuliefern. Ja. Oh shit, das ist eine fiese Frage, denn keinen Ersatz verpflichten ist für mich ehrlich gesagt ein No-Go, denn ich kann mir schon vorstellen, dass selbst mit oder ohne Abgang wir eher nochmal über einen flexiblen, vielleicht ein bisschen anders gearteten Spieler im Sturm hätten nachdenken können. Das heißt also, selbst mit Marmoush Verbleib hätte ich, wenn ich die Eintracht gewesen wäre, noch zugeschlagen, hätte es Optionen gegeben. Das heißt, wenn Marmoush jetzt geht und wir zwar Geld haben, aber niemanden, der ihn ersetzen kann, dann würde ich es gar nicht machen. René, wie siehst du das? Genau. Ja, also es ist schon so ein bisschen der Typ. Also ich meine, du hast mit Matanovic beispielsweise eine absolute Kopfballgewalt, ein Spieler, der natürlich auch den Ball gut halten kann. Aber so ein bisschen ein Gegenpol. Also dann hast du eher so einen Wusler wie Marmoush, irgendwas so da drin. So irgendwie so einen eiskalten Striker. Weißt du, was ich meine? So einen eiskalten Striker. Ekitike ist das schon super. Der ist halt ein Futtler, aber das ist ein guter Typ. Aber wenn du jetzt jemanden hättest, und ich sag jetzt den Namen einfach mal, und weil er durchaus nicht komplett unrealistisch ist, und hättest du jemanden bekommen wie einen Silva, André Silva, der ja noch nicht so hundertprozentig glücklich bei seinem aktuellen Verein ist, dann hätte ich das mega gut gefunden, weil der ist ein eiskalter Striker. Der denkt nicht lange rum und hat eine Zielsicherheit, die uns in Nuance manchmal abgeht und würde eigentlich so das Bild vorne für mich komplettieren. Aber liebe Leute, schreibt ihr ganz gerne uns mal, ob ihr da jemand anderen sehen würdet. Ich weiß, es ist sehr viel verlangt. Das kann man dem Kader auch eigentlich nicht zumuten, dass da noch ein Stürmer kommt, aber manchmal sind wir alle größenwahnsinnig. Ja, ich sag mal, wenn wir jetzt wieder zurückgucken, was wir vorhin besprochen haben zu dem Dortmund-Spiel, wo wir einfach in vielen Stellen den Abschluss nicht geschafft haben, wo wir vielleicht auch ein bisschen zu, ja, wir haben halt so ein paar, wie sagt Basti immer so schön, so ein paar Baller da in der Mannschaft, die es dann halt irgendwie doch einfach nochmal irgendwie ein bisschen schöner machen wollen. Und wenn du halt einfach so einen eiskalten Abschlussspieler da vorne drin hast, der einfach weiß, wo das Tor ist und nicht lange nachdenkt, sondern halt einfach, ich sag mal, aus dem Muskelgedächtnis heraus den Ball mit Nachdruck und einem gewissen Torwillen da auf den Kasten bringt, das wäre tatsächlich so ein Spielertyp, der uns so ein bisschen da vorne drin fehlen würde. Aber ja, es ist natürlich dann, du bläst die Offensive wieder sehr auf. Es ist halt im Vergleich zu, vorher hatten wir irgendwie gar keinen Stürmer, dann auf, wir haben irgendwie, weiß ich nicht, 4, 5, 6, 7 Stürmer oder prinzipiell Offensivkandidaten, die irgendwie für Torabschluss da sind, das ist dann schon auch so ein bisschen Ungleichgewicht an der Stelle. Ja, und ich, wie gesagt, ne, ich kann schon verstehen, dass das überhaupt gar nicht irgendwie im Bereich des Möglichen ist. Das ist auch überhaupt gar nicht schlimm. Es wäre halt nur, wenn sich Dinge ergeben, manchmal stehen die Sterne richtig und du kannst zur richtigen Zeit jemanden holen, der irgendwie noch dich weiterbringt. Und wie gesagt, bei dem Silver, der ist momentan nicht so wirklich zufrieden. Also insofern, why not? Hätte ich tatsächlich nochmal nachgefragt. Ja. Es ist ja sowieso crazy. Es gibt ja tatsächlich den einen oder anderen Spieler, wo du sagen musst, Alter, das sind ja absolute Granaten bei uns gewesen, aber die haben alle jetzt gerade nicht mehr ihre glücklichste Zeit. Selbst bei dem Kostic ist es ja momentan so, dass es bei dem auch irgendwo darum geht, naja, wie sieht's in Zukunft aus? Spielt Kostic, wo spielt Kostic in Zukunft? Ne? Und da gab's ja Gerüchte um den VfB beispielsweise, ne, wo ich sage, Alter, okay, bevor der zurück zum VfB geht, dann kann er auch wieder zurück zu uns kommen. Ich weiß, wir sind vielleicht anders aufgestellt, wir sind in einem anderen Zeitalter unterwegs, dass wir vielleicht eine andere Art von Fußballspiel haben, aber ein Kostic, den würde ich mit seinen Flanken immer noch ganz gerne nehmen. Also ich will nur sagen, manchmal ergibt sich da halt was. Und ein Kostic, gerade im Gegensatz vielleicht zu einem Rebic, der vielleicht deutlicher abgebaut hat, auch wenn es mir wehtut, und dann hätte ich das halt total geil gefunden. Wie ihr merkt, es gibt noch Möglichkeiten, aber bei Rebic ist ja jetzt der Käse gegessen, der ist jetzt nach Lecce gewechselt und bei Kostic hat man noch nichts gehört. Ja, ja. Um nochmal auf die Frage zurückzukommen, die du mir gestellt hast, also ich würde auch ungern Marmoush ohne einen potenziellen Ersatz gehen lassen. Ich glaube aber, wenn jetzt, und das ist halt dann, ja, es gibt einfach, glaube ich, so Grenzen, da kannst du als Eintracht Frankfurt nicht Nein sagen. Ich glaube, wenn jetzt Nottingham ihr Angebot nochmal irgendwie deutlich erhöhen würde, und deutlich erhöhen wäre für mich halt eher so, dass wir irgendwo im Bereich zwischen 30 und 35 Millionen Euro liegen, vielleicht sogar dann am Ende noch irgendwie mit Prämien abhängig sich das Ding nochmal ein bisschen erhöhen kann. Ich glaube, dann bist du in einem Bereich, wo du als Eintracht Frankfurt nicht Nein sagen kannst. Weil, ja, ja. Weil wir einfach auch nicht wissen, das ist halt in diesem Geschäft immer das Risiko, kann der Spieler nochmal dieses Potenzial abrufen, was er im letzten Jahr abgerufen hat. Ich glaube, Marmoush hat letztes Jahr einfach diese Thematik sehr stark angenommen, hat eine super Saison gespielt. Das sind halt jetzt andere Bedingungen. Er hat halt mehr Konkurrenz. Ich bin auch manchmal noch nicht so ganz davon überzeugt davon, dass er sich mit der neuen Rolle, in der er sich da jetzt befindet, so 100% irgendwie abgefunden hat. Und ich glaube, dann ist so 30 bis 35 Millionen Euro ist halt einfach die Schmerzgrenze erreicht, wo er einfach sagen muss, auch wenn es dann irgendwie 19.57 Uhr am Freitagabend ist, alles klar, wir machen das Ding. Ja, das ist halt das Ding. Also ich glaube, Marmoush für einen Betrag, wenn alles sich alles bei 30 Millionen beläuft, Nottingham will da ja so ein bisschen die Schatulle öffnen. Mal gucken, ob das dann genauso finalisiert wird. Dann würde ich sagen, dann ist es in Ordnung grundsätzlich, wenn wir noch eine Alternative finden. Ich bleibe dabei. André Silva, Werner Wagnes, ich muss den leider nochmal ins Gespräch bringen. Ja. Dessen Marktwert ist so nach unten gegangen, weil die letzten Jahre nicht so richtig geil waren. Aber der Typ ist eigentlich ein Killer. Der ist immer noch ein Killer. Der kann noch scoren. Der ist noch nicht schlecht. Und Das regt mich auch so ein bisschen auf, dass der halt irgendwie, ich meine, der hat mal einen Marktwert von 45 Millionen gehabt. Der ist nicht schlecht. Und das kann nicht sein, dass der jetzt seit den letzten Jahren, das funktioniert nicht mehr, keine Ahnung, was mit ihm los ist. Wenn der mental fit ist, das müsste man natürlich vorher abklappern, aber dann würde ich den immer noch in Betracht ziehen. Und dann wäre es für mich ein okayer Deal zu sagen, Marmoush geht. Mhm. Auch weil das genau das ist, was du gesagt hast. Und das ist doch gar nicht böse gemeint, aber das ist vollkommen klar, nachvollziehbar, dass ein Spieler, der eine brutale Saison hatte, und das war eine richtig geile Saison, ja. Und das ist ein super geiler, sympathischer Typ. Und ich glaube, der will halt nur nach England, weil das so sein Traum ist. Der würde aber sich aber nicht krumm stellen, wenn der die nächste Saison noch hier in Frankfurt wäre. Da würde er nicht mucksen, dann hat er Bock auf Frankfurt, das ist ein geiler Typ. Oma Marmoush ist mir ans Herz gewachsen und da will ich auch nichts hören. So. Und dann ist es auch okay, dann bleibt er auch. Aber wenn die Sterne richtig stehen und wir gleichzeitig einen Ersatz bekommen, dann finde ich das machbar. Für 30 Millionen würde ich es machen, für drunter übrigens auf keinen Fall. Nee, glaube ich, also es kommt dann halt sehr drauf an auf den Ersatz, den du dann im Zweifelsfall dann da potenziell am Haken hast, ob du das dann am Ende des Tages machst oder nicht. Das ist dann halt einfach, das muss man da durchkalkulieren. Ich finde die Idee mit Silva tatsächlich nicht, auch nicht so komplett verkehrt, weil ich glaube schon, dass er immer noch eine ordentlich große Fanbase in Frankfurt hat. Er würde schon auch sehr gut von den Fans wieder aufgenommen werden und da auch den nötigen Zuspruch erhalten. Und ich glaube, das wäre auch das, was ihm helfen würde, da wieder Tore zu machen. Und selbst wenn der dann am Ende des Tages vielleicht nicht für 35 Tore irgendwie da ist, aber wenn der vielleicht noch irgendwie, weiß ich nicht, 10, 15 irgendwie bringt und wir vielleicht auch dann in Kombination mit einem Matanovic auch nach Ecken wieder ein bisschen gefährlicher sind, wo wir ja by the way gegen Dortmund auch irgendwie in einer halben Stunde 6 Ecken hatten und davon war auch eine ungefährlicher als die andere. Ich glaube schon, dass das eine Variante wäre. Also ich bin sehr gespannt, was Markus Krösche da zum Ende der Transferperiode jetzt nochmal kocht. Ich glaube, er muss sich da jetzt aber einfach nochmal seine Chefkochmütze rausholen und da nochmal ein bisschen zaubern. Das könnte jetzt alles nochmal genau. Und stressig werden. Und selbst wenn Marmoush bleibt und ich bin dann auch super happy damit, ich freue mich, dass er ein Jahr wieder hier weiter hier ist, auch dann gibt es vielleicht eventuell die Möglichkeit, bei absoluten baba-krassen Vereinen, sei es in England oder vielleicht auch in Spanien, nochmal auf die hinteren Ränge zu gucken und da zu überlegen, gibt es da vielleicht den einen oder anderen Spieler, keine Ahnung, bei Barcelona 2 oder bei Real Madrid Castilla, die ein Riesenpotenzial haben, aber vielleicht gar nicht auf so viele Einsätze kommen und dementsprechend vielleicht wird denen eine Laie ganz gut tun. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass man da noch mal aktiv wird oder vielleicht zumindest mal ein Auge drauf wirft, weil ich sehe Teams wie, ja, Real, wie gesagt, ist unfassbar krass besetzt. Da musst du erstmal irgendwie versuchen, in die Nähe der Startelf zu kommen. Und wenn es dann für den einen oder anderen jungen Spieler zu heftig ist, wäre die Eintracht zumindest als Leihoption immer eine denkbare Möglichkeit. Dann vielleicht eher auf den Außen. Ne? Also so einen richtigen, wie soll ich sagen, so einen richtigen Brecher oder so einen richtigen, ja, Topscorer habe ich jetzt bei den Zweitmannschaften jetzt nicht so gesehen, der irgendwie finanziell verfügbar wäre. Aber da würden sich vielleicht auf den Außen Leute anbieten, die aber auch so, ja, rechts außen, links außen irgendwie verfügbar sind. Könnte auch eine Option sein. Ja, wobei man ja schon auch sagen muss, der Kader ist ja gerade schon auch nicht gerade so klein, den wir da haben. Also ich weiß nicht, ob man da jetzt... alle auf ihre. Ja, ich verstehe das, da hast du vollkommen recht. Ich bin aber hundertprozentig überzeugt, dass jeder auf seine Einsatzzeit kommt. Also ich glaube, dass wir einen regelmäßigen Matanovic sehen, der auf viel Einsatzzeit kommt. Wenn Uzun fit bleibt, wird er auch gerade für Mancha Ibi spielen, mal vielleicht aber auch irgendwie auf eine andere Position rücken, die eher so also nicht, dass er gleichwertig wäre, ne? Aber er ist so ein bisschen auf so eine Götze-Position mal kommen, vielleicht generell weiter nach vorne aufrücken. Also ich glaube, jeder kommt auf seine Einsatzzeit. Du musst auf Knauf achten, der immer so mein Emotionsspieler ist und der aber natürlich offensichtlich halt Schwächen hat. Die kann er mit anderen stärken, dass er beispielsweise schnell den Abschluss sucht, dass er tatsächlich eine gewisse Torgefahr hat, dass er eine Unberechenbarkeit hat. Das ist dann das Positive. Das muss man abwägen, aber der kommt genauso auf seine Spielzeit. Selbst mit einer Person mehr würde das in meinen Augen funktionieren. Okay. Ja, schauen wir mal. Es wird auf jeden Fall spannend und es gibt ja auch noch so ein paar andere Kandidaten im Kader, wo jetzt so ein bisschen die Trennungsgerüchte irgendwie kommen. Ich glaube, Buta hat verstanden, dass er da jetzt nicht mehr so die Riesenrolle spielt, spätestens jetzt nach der Christensen-Verpflichtung. Da hättest du ja auch noch, je nachdem, wie du spielst, dann auch einen Knauf oder auch einen Ebimbe dann für die rechte Außenbahn. Also ich glaube, der hat sich jetzt auch so ein bisschen mit dem Wechselthema beschäftigt und da scheint es ja auch Gerüchte in Richtung Ligue 1 zu geben. Ja, es ist so, ich kann es auch verstehen und für ihn ist es natürlich total nachvollziehbar. Irgendwie ist es schon trotzdem ein bisschen scheiße. Also ich finde, in meinen Augen ist es nicht so, dass wir jetzt über also auf Gedeih und Verderb hier in Aurelio Buta, der übrigens gleich alt ist wie Christensen, abgeben müssen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir zu wenig die Leute schätzen, die tatsächlich im Verein sind. Aurelio Buta ist nicht der laute Sprecher, der irgendwie die ganze Zeit auf den Tisch schaut, ist nicht der Typ, der irgendwie, keine Ahnung, viel Lärm macht. Aber in den letzten Jahren kam der auch immer auf seine Einsatzzeit. Ja, ich meine, Aurelio hat 30 Spiele in der letzten Saison gemacht, hat 18 Spiele in der Saison zuvor gemacht, hat für uns immer auch mal absurderweise das ein oder andere Törchen getroffen, hat in der Conference League viel gespielt. Also der ist schon präsent. Und als Backup würde ich das immer noch besser finden, je nachdem auf welchen Positionen wir dann gehen, würde ich das immer noch besser finden, weil danach wird es nämlich schon wieder eng. Natürlich können wir dann wieder umstellen, können sagen, ja, den können wir aber als Rechtsverteidiger sehen. Aber also ich finde es nicht zwingend. Ich weiß, man muss irgendwelche Erlöse machen, aber irgendwie habe ich mich eigentlich auch mit Buta als so ein Backup-Spieler, könnte ich mich auch sehr, sehr gut anfreunden. Ich könnte mich damit auch gut anfreunden. Die Frage ist halt, ob der Spieler sich in dieser Rolle sieht und ob das seinem Ambitionsniveau irgendwie entspricht oder ob er halt sagt, okay, ich möchte nicht irgendwie fix als Backup irgendwie drin sein, sondern ich möchte irgendwo sein, wo ich auch ganz klar die Möglichkeit habe, mich auf einen Standplatz irgendwie zu bewerben, mir den zu erarbeiten oder irgendwas. Und ich glaube, in diese Kategorie fällt er halt bei uns nicht. Also klar wird er auch, wie du es beschrieben hast, seine Einsatzzeiten würde er wahrscheinlich auch bekommen. Aber er wäre halt immer tendenziell eher der Einwechselspieler, der Ersatzspieler, der Backup-Spieler. Ich glaube nicht, dass er in dieser Konstellation, wenn ein Christensen fit und unverletzt und nicht gesperrt ist, er dann eine Möglichkeit hätte, sich dauerhaft einen Stammplatz zu erarbeiten. Nee, das nicht. Das nicht. Das wird er nicht bekommen. Also das ist klar, das glaube ich auch. Ja, das ist richtig. Ja. Muss mal sehen, was man jetzt damit macht. Es wird auf jeden Fall spannend. Wir haben noch bis Freitag 20 Uhr ist das Transferfenster in der Bundesliga noch offen. Genau, das heißt, und da möchte ich aber noch mal ganz kurz rein, weil es sind ja noch ein paar andere Sachen, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, ne? Denn das sind jetzt so die offensichtlichen, ne? Ja. Das ist auch gut. So, jetzt ist es irgendwie so, ne? Namdi Collins scheint jetzt nochmal zu bleiben, aber was ist mit Ongene? Der ist auf einem Paycheck, aber da passiert ja nichts. Ja, richtig. So, ne? Was ist da jetzt genau? Gibt's da, geht er oder geht er nicht? Das ist ja so einer von den Spielern und tatsächlich auch, ne, was machen wir jetzt mit Listisch? Listisch wird wahrscheinlich auch nicht irgendwie in die Nähe des Kaders kommen. Mhm. Ist es sinnvoll, den jetzt irgendwie ein Jahr bei uns zu lassen? Der ist 19, das ist ein schwieriges Entwicklungsjahr. Was machen wir da? Sind wir mit Baoya so sicher, dass der sich so gut in dem Jahr rankämpfen kann, dass der bleibt? Oder sagen wir, okay, wir verleihen ihn auch nochmal? Also da sind so drei Namen, für mich die drei auffälligsten Namen, bei denen man wirklich nochmal nachdenken muss. Was macht man? Ich kann mir vorstellen, dass die eine oder andere Leihe da noch möglich wird, aber auch da muss man zumindest bis Freitag nochmal Gedankenschmalz reinstecken. Ja, also ich glaube, das Experiment Ongene kann man so mehr oder weniger als nicht erfolgreich bezeichnen. Ja, man hatte ihn geholt in der Hoffnung, dass er irgendwie in der Abwehr helfen kann. Das hat jetzt nicht so richtig funktioniert. Jetzt hat er zusätzlich mit Collins, den du gerade eben schon angesprochen hast, und Amanda, den man da ja auch noch hat in der Innenverteidigung, hat er zwei, die, glaube ich, jetzt eher da den Zuspruch bekommen. Von daher, er wäre für mich definitiv ein Kandidat, wenn du die Option hast, ihn irgendwo anders da Leihe oder sogar komplett Verkauf irgendwo hinzustecken, dann würde ich dem zustimmen. Ich glaube, der hat da wenig Aussicht auf Erfolg. Bei Listage sieht es anders aus. Der ist natürlich ganz klar geholt worden als Potenzialspieler, als Nachwuchsspieler, aber der braucht natürlich auch Spielpraxis. Jetzt weiß ich nicht, jetzt kommt der gerade aus der ungarischen Liga hierher, ihn jetzt wieder zu verleihen, kann ich jetzt schlecht einschätzen, weil ich den Charakter von ihm nicht kenne, aber das sind natürlich dann auch relativ viele Wechsel, die dann irgendwie innerhalb so kurzer Zeit stattfinden. Vielleicht kannst du denen auch tatsächlich Richtung U23 da irgendwie dann Spielzeit geben. Ist wahrscheinlich nicht das Optimalste, aber dann wäre er zumindest am Kader noch dran. Und Baroja kann ich halt gerade irgendwie überhaupt nicht einschätzen. Also da tue ich mich richtig schwer mit. Ich glaube, wenn Marmoush bleiben würde, dann wäre auch die Offensive da zu sehr voll, dass er da regelmäßig und ausreichend Spielzeit bekommt, dann würde ich ihn tatsächlich verleihen. Aber das ist jetzt so, ohne ihn komplett einschätzen zu können, ist das jetzt irgendwie da so ein bisschen Einschätzung. Naja, dann hast du mal eingeschätzt, würde ich sagen. Habe ich mal eingeschätzt, ne? Genau. Ja, aber wird, wie gesagt, wird auf jeden Fall noch spannend bis Freitagabend 20 Uhr. Und dann ist ja noch die Frage, andere Ligen haben ja noch ein bisschen länger offen. Das heißt, zumindest Wechsel in andere Ligen sind ja dann noch möglich. Also das wird am Freitag nochmal reichlich interessant. So ist es. Ja, und wer das nicht in einem Ticker verfolgen will, sondern jungen, charmanten Menschen beim eventuell Ausrasten im Internet zuschauen möchte, der schaut mal auf dem YouTube-Kanal von Fußball 2000 vorbei. So ist es. Genau. Und das ist ja nur einer von ganz vielen Terminen, die jetzt irgendwie in dieser Woche stattfinden. Wir haben ja noch einen zweiten Termin am Freitag, neben dem tatsächlichen Deadline-Day, der am Abend stattfindet, haben wir ja am Mittag, ich glaube 13 Uhr ist der Zeitpunkt der Auslosung, findet die Auslosung der UEFA Europa League Liga-Phase statt. Lieber Marvin, hast du dich denn damit schon beschäftigt? Hast du Wunschkandidaten für die Liga-Phase? Oh, gute Frage, ehrlich gesagt. Da sind ein paar, die ich irgendwie ganz spannend finden würde. Ich könnte mir vorstellen, dass wir mal nach Pilsen fahren, nach Tschechien beispielsweise. Ach ja, so vielleicht Bulgarien, muss man natürlich aufpassen, ob man hier aufs Maul bekommen, so nach Asgard. Könnte ich mir aber tatsächlich auch irgendwie ganz gut vorstellen. Ich will irgendwie nicht nach Belgien, das sehe ich nicht so kommen, ne, das ist nichts für mich. Ja. Weil das die letzten Male einfach echt kein, das war nicht so schön, ne? Also ich weiß noch, als der Rollator nach uns geworfen wurde, das war jetzt nicht so eine optimale, perfekte Experience, ne? Ja, ach, da gibt's schon ein paar Vereine, auf die ich auf jeden Fall Bock hätte. Es kann das richtig Große passieren. Natürlich, Braga hat jetzt das Hinspiel gewonnen gegen Rapid Wien, aber auch da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Die spielen jetzt am Donnerstag gegeneinander. Auch das würde ich total geil finden, wenn wir als Eintracht zu Rapid fahren würden. Also da wäre ich auf jeden Fall zu haben. Es ist alles möglich und es ist ja tatsächlich auch möglich, wenn ich es richtig verstanden habe, dass wir sogar gegen auch deutsche Vertretungen spielen könnten. Also mal schauen, was da so möglich ist. Aber ich habe Bock. Ist es nicht ausgeschlossen, gegen Mannschaften aus dem eigenen Land zu spielen? Ich dachte, das wäre erst irgendwann am Viertelfinale drin, aber vielleicht habe ich mich dann auch. Ich glaube, es ist drin und es ist möglich. Wir können, also aber, ne, das vielleicht, wir gucken mal, aber ich glaube, es ist tatsächlich möglich. Aber wie gesagt, da hast du Mannschaften wie den AS Rom. Ich muss nicht schon wieder nach Rom. Eigentlich eine coole Mannschaft, muss ich nicht schon wieder hin. Manchester United. Shut up and take my money. Würde ich sofort machen. Total geil. Dann gut, nochmal Rom, diesmal Lazio, hätte ich keinen Bock drauf. Ich habe auch keinen Bock auf Tottenham Hotspur. Muss nicht schon wieder nach London zum Fußball. Porto brauche ich jetzt auch nicht. Aber Real Sociedad, San Sebastian, ist ja absolut herausragend. Super geile Stadt, habe ich gehört. Sehr viel Positives. Alkmaar würde ich mir irgendwie als kleine Auswärtsfahrt eventuell auch mal gut vorstellen können. Istanbul ist zweimal drin. Ich war noch nie in Istanbul. Klingt potenziell auch interessant. Mütiland könnte etwas sein. Also da ist eine Menge möglich und ich hoffe, wir bekommen, sage ich mal, die Sahnespitzen davon. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas mit Rom oder hier London dabei ist, ist ja schon relativ groß, weil wir kriegen ja, wenn ich den Modus richtig verstanden habe, aus jedem der Töpfe zwei Mannschaften zugelost, sodass wir insgesamt 8 Spiele in der Ligaphase haben, 4 auswärts, 4 Heimspiele und da hast du natürlich, ne, wenn du sagst, du kriegst 2 aus Topf 1 und da sind die beiden Römer drin und da sind die beiden Londoner Vereine drin, also mit Manchester und Tottenham, dann ist die Treffer, also die Wahrscheinlichkeit, dass du einen der beiden irgendwie erwischst, ist halt schon irgendwie groß. Also da kannst du dich wahrscheinlich gedanklich schon mal irgendwie drauf einstellen. So, was ich sehe, ich habe nochmal nachgeschaut, ich glaube, du hast recht. Also, dass erst in der K.O.-Phase dann Mannschaften einer Nation aufeinandertreffen können. Also insofern ist es da diesmal vielleicht dann doch unterschiedlich, hoffe ich natürlich. Jetzt gegen Hoffenheim muss ich hier nicht antreten. Ne? Ja, also genau. Ist ja so, wir haben ja erstmal Ligaphase, das heißt, wie gesagt, du hast 8 Spiele in diesem Ligasystem. Deswegen heißt es ja Ligaphase, 4 auswärts, 4 Heimspiele. Die ersten 8 sind automatisch weiter und dann spielen die Plätze 9 bis 24, spielen dann nochmal eine K.O.-Runde gegeneinander aus und nach dieser K.O.-Runde, wenn es dann in die normalen K.O.-Rundensysteme geht, da kannst du, glaube ich, dann wirklich erst auf Mannschaften aus dem eigenen Land irgendwie treffen. Genau. So wird das irgendwie gelost. Das heißt also, bis zu 24 Mannschaften beziehungsweise 24 Mannschaften können sich qualifizieren. Es ist eigentlich schon so, dass man 36 können sich. 36 sind in der Ligaphase. Ja, 36, aber ich meine jetzt 24 können sich für die nächste Runde qualifizieren, weißt du? Danach ist ja Schluss. Deswegen. Nee. 24, wie gesagt. 8 sind gesetzt. Ja, okay, wenn du die Playoff-Runde als nächste Runde irgendwie siehst. Genau. Also im Endeffekt, ne, sollte schon das Ziel sein, der Eintracht entweder direkt durchzurutschen, wenn nicht, dann aber definitiv als einer der anderen Qualifikationsplätze noch zu belegen. Und mal gucken, wir sind sehr gespannt. Auch das werden wir am Freitag bei Fußball 2000 beim Redline Day natürlich ausführlich thematisieren. Wird mega spannend zu sehen sein, gegen wen wir dann antreten. Leider für all diejenigen, die jetzt schon fleißig Booking.com aufgeschlagen haben, Skyscanner. Wir werden das am Samstag wissen, wo wir dann spielen und wer zu uns nach Frankfurt kommt. Ja, das ist halt leider auch in diesem neuen System so ein bisschen der Downer. Wir wissen zwar am Freitag, wer die Mannschaften sind, gegen die wir spielen. Wir wissen aber noch nicht, ob heim oder auswärts. Das wird quasi dann im Nachgang geklärt, wie dann der tatsächliche Spielplan dann aussieht. Das ist so ein bisschen schwierig. Also ich weiß noch nicht so richtig, wie ich diesen Modus finden soll. Ich glaube, das muss man dann auch erstmal auf sich wirken lassen. Es hat natürlich das Potenzial, dass du einfach mehr Mannschaften irgendwie sehen kannst. Aber ja, wie sich es tatsächlich am Ende des Tages für so eine reisefreudige Fangruppe wie die Eintracht-Anhänger dann nachher anfühlt, das muss man dann tatsächlich auch gucken. Und man muss ja auch dazu sagen, in diesem neuen System, du hast zwar dann diese Zwischenrunde, diese Quali-Runde oder diese Playoff-Runde, du hast aber auch keine Möglichkeit mehr in einen niedrigklasseren Wettbewerb abzurutschen. Also wenn du in der Playoff-Runde oder halt direkt nach der Ligaphase raus bist, dann bist du halt raus. Ja, ja, das ist absolut richtig. Ja, das ist die eine lose Auslosung, die diese Woche stattfindet. Und dann gibt es ja am Sonntag auch noch die Auslosung für die zweite Runde DFB-Pokal. Also die haben wir natürlich auch noch. Das heißt, am Ende dieses Wochenendes oder am Ende der Woche, wenn wir jetzt mal das Wochenende mit dazu zählen, wissen wir, wie der finale Kader der Eintracht aussieht, wer unsere Gegner in der Europa League sind und wer unser Gegner in der zweiten Runde DFB-Pokal sind. Ja, das ist es. Leider gab es ja kaum Überraschungen im DFB-Pokal, die jetzt irgendwie relevant gewesen wären. Leider sind die Bayern noch drin. Leider ist scheiß RB noch drin. Oh nein, darf ich nicht sagen. Ungutes RB noch drin. Also insofern, ja. Sobald RB wieder raus ist, freue ich mich wieder, dass es dann nur noch ganz wenige absolut scheißige Lösungen gibt. Ich bin gespannt, weil der OFC natürlich noch drin ist. Die haben ja 2-1 gegen Magdeburg gewonnen. Eine hitzige Partie, erfolgreich bestritten, der Viertligist. Und der scharrt natürlich mit den Hufen, ein Heimspiel gegen die Eintracht zu bekommen. Ob so kommt, wir wissen es nicht. Wir werden es natürlich sehen. Auch Darmstadt ist noch in der Verlosung. Kein Bock hätte ich beispielsweise auf Dynamo. Das wäre nix. Nee. Aber ansonsten gibt es schon ein paar attraktive Lose. Hoffentlich halt jetzt nie so einen langweiligen Bundesligisten oder so. Aber so das ein oder andere kann mir auch vorstellen, dass da ein bisschen was drin wäre, wenn wir gegen die Arminia aus Bielefeld antreten würden. Oder ja, naja, mal gucken, was Lautern, gibt's. Nürnberg könnte Lautern, auch spannend werden. Ja, definitiv. Aber dann hört es halt tatsächlich dann auch schon langsam auf. Ansonsten ist da wieder sehr viel ja typisches Gelärsch dabei. Gegen Jan Regensburg. KSC wäre jetzt auch so für alte Bundesliga-Nostalgiker, wäre das jetzt auch nochmal was? Nochmal eine Partie gegen den KSC spielen? Ja, stimmt, vielleicht kommt Winnie Schäfer zurück, ne? Na, also ansonsten. Ja, aber auch nicht gegen Scheiß Wolfsburg, was halt. Nee. Geht heim. Nee. Ja. Nee, das ist richtig. Also wird auf jeden Fall spannend, viele Termine diese Woche, die dann da zu verarbeiten sind. Und ja, die Frage, die jetzt natürlich dann im Raum steht, wie spannend wird denn das Spiel am zweiten Bundesligaspieltag gegen die TSG aus Hoffenheim? Erstes Heimspiel, die ja TSG, die am Wochenende ja gegen Holstein Kiel gespielt hat, am Ende des Tages auch gewonnen hat, aber jetzt auch, finde ich, ich habe jetzt das Spiel nur in der Konferenz verfolgt, beziehungsweise dann in der Nachberichterstattung, die haben jetzt da aber auch nicht so absolut die Sterne vom Himmel gespielt. Also TSG auch angeschlagen, oder? Ja, ach, das ärgert mich schon wieder mit der scheiß TSG, weil das ist halt auch einfach scheiße nervig, dass die jetzt schon wieder Geld investieren können, wie als würde es keinen Morgen mehr geben, ne? Ich meine, wenn du mal angucke, klar, Maxi Bayer haben sie verkauft, schon ganz gut, aber die haben jetzt trotzdem wieder mehr Leute gekauft oder mehr eingekauft, als dass sie Geld, was sie reinbekommen haben. So, das ist ärgerlich. So ein Adam Loschek, der kostet jetzt irgendwie 18 Millionen. Ein Alexander Prass, weiß ich nicht, ob man wirklich 9,5 Millionen für den ausgeben muss, aber gut. Und dann haben sie so echt so eine dunkle Waffe wie Haris Tabakovic, der hat in der letzten Saison echt gut gescored. Ja, das ärgert mich. Und dann hast du halt genau jemanden, der halt immer funktioniert, wie Andrej Kramaric, irgendwie ein Leben lang im falschen Verein gewesen, irgendwie auch ein guter Kicker. Mhm. Gut, der wollte wahrscheinlich keine Aufregung haben. Also von der Mannschaft her ist das spannend gerade. Ich habe das Gefühl, dass sie trotzdem ein bisschen unrund ist. Du sagst, dass der Sieg, ja, war in Ordnung, aber tatsächlich auch gegen Holstein Kiel jetzt, ja, also ich will mal nicht sagen, überzeugend geht anders. Und dann darf man natürlich nicht vernachlässigen, bei den Hoffenheimer, da brodelt es halt, ne? Also es ist momentan so, dass der große Fanmob, wir kennen ihn alle, die 10 versprengten da oder so, dass die jetzt aufbegehren, selbst die begehren jetzt auf gegen den Schattenmann Hopp, was ich irgendwie eine erfreuliche Entwicklung finde. Keine Ahnung, auch wenn es natürlich absurd ist, ne? Dass jahrelang passiert nichts, sagst du nichts und dann plötzlich. Aber gut, ich meine, die eine oder andere Realisierung beginnt halt später, dann bin ich auch zufrieden damit. Aber das ist tatsächlich für Hoffenheim. Wir lachen drüber, ne? Aber wenn du halt eh keinen großen Fanstamm hast und die Fans, die dir immer die Treue gehalten haben, wenn die dann richtig wütend sind und ich sag mal so, auch mit 20, 30 Mann lässt sich ein bisschen Alarm machen und es scheint da gerade so zu sein. Also die nehmen das schon ernst, die Hoffenheimer. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das auch dazu beiträgt, dass die Stimmung nicht so richtig gut ist. Mhm. Auch wenn die halt mit einer negativen Transferbilanz wieder in die Saison gehen und jeder sich nur fragt, naja, wie lange soll das eigentlich noch möglich sein? Aber ich glaube, da stimmt's an vielen Stellen noch nicht. Und das könnte unsere Chance sein. Ja. Auf der einen Seite klingt es ja immer so ein bisschen lustig, wenn man dann sagt, Hoffenheimer oder hört Hoffenheimer Fans begehren auf und irgendwie wettern gegen den Mäzen und so weiter. Aber auf der anderen Seite muss man ja eigentlich auch als Fan des 50+1 Systems und der Art und Weise, wie halt immer noch Vereine tatsächlich in der Bundesliga gibt, muss man ja eigentlich auch froh sein, wenn dann auch da die Fans langsam mal sagen so, okay, liebe Leute, ihr habt uns versprochen, ihr haltet euch jetzt an 50+1 und der Mensch geht irgendwie raus und jetzt funktioniert das dann doch irgendwie alles nicht und ihr macht hier doch irgendwie, was ihr wollt und macht hier so Monarchie-Entscheidungen, also so richtig passt es nicht. Also eigentlich muss man ja fast froh sein, dass auch da dann tatsächlich die Fans irgendwann sagen so, okay, das passt halt irgendwie alles nicht da rein. Da würde man sich, glaube ich, auch wünschen, wenn das bei anderen Vereinen auch mehr passieren würde als jetzt nur da. Ja. Also grundsätzlich gebe ich dir da vollkommen recht. Ich bin jetzt auch kein Insider, Hoffenheim-Insider, aber ich sehe das. Wäre es auch hier falsch. Ja, auf jeden Fall sehe das mit Interesse. Und ja, natürlich ist es auch interessant, dass es da diese Bewegung jetzt langsam gibt. Mal schauen, welche Blüten sie noch treiben. Für uns kann es auf jeden Fall von Vorteil sein, aber ich bin ganz ehrlich, es ist mir scheißegal. Denn das Heimspiel, das erste Heimspiel der Saison zu einer wunderbaren Zeit, zu einem wunderbaren, hoffentlich wunderbaren Tag, vielleicht wird es ein bisschen zu warm, eher habe ich so ein bisschen die Befürchtung. Aber gehen wir mal davon aus, dass alles wunderbar ist, dann ist es um 15.30 Uhr am Samstag. Das ist genau Fußball, wie wir ihn lieben. Und dann hoffentlich vor möglichst voller Hütte die Eintracht siegen sehen im ersten Saisonspiel. Und wenn du das gleich gewinnst, dann redet auch niemand mehr über Dortmund. Und genau das muss das Ziel sein. Und dann gehst du mit sicheren 3 Punkten nach vorne. Und das ist ja auch so. Die ersten Spiele sind halt schon interessant. Ich will nicht sagen, sie sind Gradmesser, aber sei mir ehrlich, es ist halt auch schon wieder scheiße, dass die Eintracht spielt und dann einfach wieder 2 Wochen Pause sind. Das ist ja, das ärgerlich. Das hat mich auch fürchterlich irritiert, als ich dann vorletzte Woche habe ich das, glaube ich, erst so richtig wahrgenommen, dass dann schon direkt wieder eine Länderspielpause ist. Also es sind ja immer relativ früh Länderspielpausen, aber nach dem 2. Spieltag, come on, jetzt hat der Kram gerade erst angefangen, jetzt ist die Europameisterschaft, ist ja jetzt auch erst seit ein paar Wochen irgendwie rum. Warum müssen die denn da jetzt schon wieder spielen? Das verstehe ich nicht. Nee, das will auch, glaube ich, von den Nationalmannschaften will das auch keiner. Ich glaube, das ist eher so, dass es halt jetzt echt unglücklich getimt ist. Ich glaube, die Nationalmannschaften sind genauso unglücklich darüber wie alle anderen, weil es ist ja jetzt erstmal Halbphase Bundesliga. Es ist jetzt erstmal Halbphase für die eigenen Wettbewerbe, erstmal wieder reinkommen, erstmal gucken, dass alles stimmt. Und danach geht's halt rund, ne? Weil danach hast du Wolfsburg, mal gucken, wie Wolfsburg bis dahin aufgestellt ist. Dann hast du Gladbach letzte Saison eigentlich relativ desolat gewesen. Und aber das sind eigentlich alles Spiele, da würde dann tatsächlich irgendwie, müsste was bei rumspringen und dann Ende September spielst du dann auch noch gegen Holstein Kiel. So, ne? Also da, ja, da solltest du dann im besten Falle mit Minimum 6 Punkten rausgehen. Das ist ein Gradmesser eigentlich. Ja, aber es wäre jetzt schon für den Einstieg in die Liga und bevor du jetzt dann dich wieder trennst für die Nationalmannschaft, wäre es, glaube ich, schon so für die Stimmung und für den Einstieg in die Liga wäre es schon einfach gut, wenn du gegen Hoffenheim da die Punkte mitnimmst. Und es ist auch für mich mehr als möglich. Also wie gesagt, ich habe das Spiel gegen Kiel in der Konferenz gesehen. Und die sahen da schon in vielen Situationen jetzt auch nicht so super geordnet aus. Also gerade was so schnelles Umschaltspiel, vielleicht auch die ein oder andere Flanke da reingeht, da waren die jetzt auch von der Zuordnung auch nicht so super toll unterwegs. Die können halt auch, und auch in dem Spiel konnten sie wieder sehr davon profitieren, dass sie mit Baumann halt schon einfach jemanden hinten auf der Linie stehen haben, der ein guter Torhüter ist, der wahrscheinlich auch eine komplett andere Rolle spielen würde, wenn er nicht in Hoffenheim wäre, sondern bei einem anderen Verein in der Bundesliga. Der hat ihn da halt auch schon wieder ganz gut den Arsch gerettet, aber die sind schon auch alles andere als jetzt wohl sortiert gerade. Ja, und wenn du den Kramaric da in den Griff kriegst, dann haben die jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, auf was man da jetzt irgendwie achten müsste. Nee, also ja, ja, insbesondere für mich war es ein Major Move und da kann ich ihm nur beglückwünschen dazu, dass der liebe Bayer weggewechselt ist. Ich finde, Bayer ist ein herausragender Kicker, auch ein sympathischer Kicker. Maxi Bayer wird, glaube ich, beim BVB viel Erfolg haben. Und ich bin sehr froh, dass der von diesem unsympathischen Verein jetzt weg ist und kann nur hoffen, dass er da bei seinem neuen Verein erfolgreich ist. Und es ist eine Schwächung für Hoffenheim auf jeden Fall. Hm. Und vielleicht ist das das Steinchen, was wir benötigen, um gegen die zu gewinnen. Ja. Und jetzt kommt die spannendste Frage aller Fragen, lieber Marvin. Und du kannst jetzt nicht irgendwie an jemand anderen weitergeben, aber wie würden wir denn aufstellen? Und wenn wir aufstellen, spielt Theat wieder Linksverteidiger oder spielt er in der Innenverteidigung und ist ein Mamouche dann noch im Kader und kann spielen? Fragen, ja, über Fragen, beantworte sie mir. Ja. Also, ich finde schon, das ist ja eher, ich finde schon, das war ja eine Linksverteidigerposition von Theat. Ja. Ich glaube, wir stellen hinten genauso 1:1 auf, also wir gehen Trapp, dann Theat, Koch, Tuta, aber auch wieder und Christensen, ja, dann davor, okay, Larsson. Ich glaube auch, dass sich um Skiri nichts ändern wird und das machen wir jetzt auch erstmal nicht. Ja, ja, dann stellt sich plötzlich die Frage, was ist da jetzt hier los, ne? Was ist jetzt hier mit dem Mamouche? Ja, wenn du mich jetzt so fragst, heute Morgen hätte ich gesagt, nee, der bleibt. Ja, heute Abend wird es schon ein bisschen dunkler, ehrlich gesagt. Dementsprechend glaube ich fast, Mamouche weg, dafür Götze in die Zentrale. Chaibi bleibt links und rechts rutscht Knauf rein und Ekitike ist vorne. Genau. Und dann müssen wir mal gucken, ob jemand eingewechselt wird, der dann perspektivisch Mamouches Position übernehmen soll. Ja. Also Chaibi hättest du links und Knauf hast du rechts, sagst du. Genau. Was ist mit Variante Doppelspitze? Also ich hatte gerade eben kurzzeitig die Überlegung zu sagen, wir haben, Götze auf den Außen ist immer schwierig, aber ich würde es trotzdem vielleicht machen, so Götze und Chaibi und vorne drin Ekitike und Matanovic. Gerade auch, wie gesagt, weil die TSG-Abwehr im letzten Spiel auch so ein bisschen anfällig war für scharf reingeschossene Flanken, da hast du natürlich mit Matanovic jetzt ja, auch nochmal so einen Brecher da vorne drin. Ist richtig, aber Götze schießt ja jetzt keinen großartigen Flanken. Ja, okay, das ist natürlich in meiner These so ein bisschen der Downer, ja, da gebe ich dir leider recht. Dein Holer hat Kostic. Also, wenn du Flanken willst, ein Holer hat Kostic, was soll ich sagen? Kostic und Silva, vorne rein. Beide. Ah, also, warum klein denken, wenn man auch groß denken? Ja, mach's halt. Nee, also, ne, ich verstehe es. Das ist ein guter Punkt. Ja. Aber Götze ist dann der falsche Mann. Auch Knauf nicht hundertprozentig richtig, aber eher. Ja. In meinen Augen. Okay. Ja. Vielleicht ist es auch nur mein tiefer Wunsch, dass ich einmal den Doppelsturm Ekitike Matanovic sehen will. Er wird noch kommen. Ja, okay. Aber ja, nicht gegen Hoffenheim. Nicht gegen Hoffenheim. Okay, dann gebe ich mich damit jetzt erstmal zufrieden. Aber sehen, das möchte ich an dieser Stelle nochmal angemerkt haben, Herr Toppmöller, sehen möchte ich das bitte. Ja, weißt du, was ich sehen will, ist Larsson und Ebimbe in den defensiven Mittelfeldpositionen. Oha. Ich will eigentlich, dass Ebimbe sich da irgendwie mal wieder festzeigt. Er hat da Bock drauf. Wenn er irgendwie Platz fassen will, dann warum nicht da? Der ist so variabel einsetzbar, weiß er selber manchmal nicht, welche Position er spielt. Aber vielleicht mal da. Das ist ein großes Problem. Ja, ist es. Aber irgendwie, keine Ahnung. Das ist meine naive Fußballhoffnung, die immer noch daran festhält. Und am Ende ist er am Freitag auch weg. Naja, schauen wir mal. Aber es bleibt spannend, aber das ist mein Kader dafür. Und dementsprechend glaube ich auch, dass wir mit dem Kader selbst ohne Mamouche mit einem 3:1 vom Platz gehen. Das springt ja hier schon direkt in die Tipps. Da kann ich hier noch nicht mal die Kapitelmarke noch gar nicht setzen. Du sagst, wir gewinnen 3-1. Ja. Boah. Ja, also dass wir gewinnen, ist für mich klar. Ich glaube, das wird stimmungstechnisch absolute Abrissparty. Schießt Hoffenheim ein Tor? Nee, die schießen kein Tor. Die schießen kein Tor. Ich glaube, dafür ist unsere Defensive zu gut gerade drauf. Die haben gerade alle richtig Bock, Fußball zu spielen. Schießen wir 3 Tore? Ja. Ich bin mal mutiger und würde sagen, wir gehen sogar mit einem 3-0 am Ende des Tages raus. Und damit ist das Dortmund-Spiel komplett vergessen. Und dann haben wir erstmal wieder Länderspielpause, dann können wir uns von den Strapazen des Ligabetriebes wieder ein bisschen erholen, können in aller Ruhe Reisepläne schmieden für die Europa League. Das ist ja dann der große Vorteil. Immerhin haben wir dann die Zeit, um in Ruhe alles zu planen. FC Lugano wäre vielleicht auch noch ein möglicher Kandidat, würde ich auch nicht so ungeil finden. Also insofern, ja, dort. Könnte man machen. Und dann geht's ja dann, genau, und dann geht's dann irgendwann los und dann schauen wir mal. Genau. Schon Bock, ich guck gerade mal. Wann ist denn der erste Spieltag? Der erste Spieltag, ich hatte es doch hier vorhin offen. 25. bis 26. September ist der erste Spieltag. Es geht dann schon wieder schnell für die Europa League. Ja, es geht das schon. Das ist dann schon gar nicht mehr so weit hin, oder 25. oder 26., ich weiß es gar nicht genau, dann hast du den 3.10., 24.10., 7.11., also das geht dann jetzt alles halt auch Schlag auf Schlag, dazwischen hast du dann nochmal DFB-Pokalrunde, also das wird schon ein gut volles Programm dann jetzt so zum Jahresende hin. Liebe Spieler, kommt zur Eintracht, ihr werdet benötigt. Die Eintracht will in allen erfolgreichen Wettbewerben, beziehungsweise Wettbewerben erfolgreich sein, okay. Also sollt ihr lieber zur Eintracht kommen, wenn ihr ein gutes Angebot bekommt. Und dann freuen wir uns. Genau. Ja, und vielleicht haben wir ja ein bisschen mehr Glück, was die Gegnerauswahl angeht, als Holstein Kiel bei ihren ersten beiden Bundesliga-Partien. Das möchte ich an der Stelle noch einmal kurz einwerfen mit der Frage, wie sehr kann eine Liga dich hassen? Die Antwort ist ja, im ersten Spiel gegen Hoffenheim, im zweiten Spiel gegen Wolfsburg. Ja, also wenn du Zuschauer vergraulen willst in Kiel, herzlichen Glückwunsch, sie haben es hiermit geschafft. Das ist schon krass. Das ist fürchterlich. Für das eine Jahr, dass sie hier bleiben. Sag ich jetzt und dann sind sie wieder 5000 Jahre in dieser Liga. Naja, mal gucken. Und dann machen sie es wie Heidenheim und spielen in der Qualifikation für die Conference League. Was soll ich sagen? Ey, Respekt. Ey. Na, es morgen noch durchsetzen. Ja. Ich habe da, aber wie gesagt, ich habe da echt Respekt. Ich find's scheiße. Auch Heidenheim. Ich muss auch jetzt nicht so tun, als würde ich Heidenheim geil finden. Muss ich auch nicht. Nee. Nervt jetzt ein Jahr da gewesen. Ciao, Kakao. Wieder weg. Und so viele Top-Vereine, die jetzt in der zweiten Liga rumkicken. Ja, natürlich schaffen die es auch nicht, ne? Muss man ja auch sagen. Ist ja nicht so, als wäre alles Gott gegeben. Wenn die anderen Vereine da mal ein bisschen besser im Start wären, dann würden sie es vielleicht auch mal wieder in die erste Liga schaffen. Ja, Grüße nach Hamburg beispielsweise. Aber ja. Es ist schon ärgerlich. Das ist mir jetzt gerade hier, aber wem sage ich das? Wir haben darüber schon so oft gesprochen. Da können wir ja fast froh sein, dass St. Pauli mal wieder in der ersten Liga ist. Naja. Nun gut. Ich würde sagen, in diesem Sinne haben wir auch für diese Woche alles, was es rund um die Eintracht stand jetzt. Ich weiß, das sollte man nicht sagen, aber ich sage es trotzdem. Stand jetzt zu besprechen gab, haben wir besprochen. Nochmal die Empfehlung für euren Freitagabend, wenn ihr ein bisschen Betreuung beim Auslaufen des Transferfensters in der Bundesliga braucht, dann schaltet bei den Kollegen von Fußball 2000 auf dem YouTube-Kanal ein, dann kriegt ihr da nochmal ein bisschen Betreuung und ansonsten werden wir euch in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder hier in Empfang nehmen und dann über die hoffentlichen vielen Tore, die wir gegen Hoffenheim geschossen haben, sprechen die Gegner in den verschiedensten Pokalwettbewerben und vielleicht uns über einen runden Kader freuen oder einen sehr unrunden Kader beweinen, wer weiß das schon so genau. Aber in diesem Sinne wünschen wir euch jetzt eine wunderschöne Restwoche. Genießt das Fußballwochenende, das erste Heimspiel der Eintracht und wir melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut! Werder!